haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Erbe. Erster. Frau Munz erschien zusammen mit ihrem Lebenspartner in meinem Büro. Am Telefon hatte sie mir die etwas wirre Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der plötzlich aufgetaucht war und behauptete, ihr Sohn zu sein. In meinem Büro hörte sich die Geschichte keineswegs weniger wirr an. Dafür vernahm ich, um was es bei der Geschichte tatsächlich ging. Dieser Schnösel will sich das Geld meiner geliebten Rosa unter den Nagel reißen. Aha. Und Sie haben sich die schöne Rosa unter den Nagel gerissen. Rosa bin ich. Verstehe. Sie sind also reich, Frau Munz. Reich ist übertrieben. Ich habe gespart mein ganzes Leben lang. Und ich habe das Geld gut angelegt. Sie sind auch jetzt daran, Ihr Geld gut anzulegen. Ich bezahle zwar keine Zinsen, dafür löse ich Probleme. Schaffen Sie uns diesen Schnösel vom Hals. Entlarven Sie ihn. Er kann nicht Rosas Sohn sein. Weshalb entlarven Sie ihn nicht selber? Als Mutter müssten Sie doch Fragen kennen, die nur der richtige Sohn beantworten kann. Das kann ich nicht. Ich habe alles vergessen. Wieso? Hat Sie Ihr Sohn vor ein paar hundert Jahren verlassen? Nein, vor 25 Jahren. Gerade in jener Zeit, als ich Alfred kennenlernte. Das bin ich. Das überrascht mich nicht. 25 Jahre sind zwar eine Menge, dennoch frage ich mich, weshalb Sie Ihren Möchtegern-Sohn nicht einfach dazu veranlassen, einen DNA-Test machen zu lassen. Heute lässt sich ein solcher Schwindel einwandfrei nachprüfen. Das geht nicht. Fridolin war nicht mein leibhaftiger Sohn. Ich habe ihn bei mir aufgenommen, als seine Mutter starb. Er war damals 6 Jahre alt. Mit 15 verschwand er plötzlich. Und kehrte nie wieder heim. Es war schrecklich. Vielleicht suchte er nach seinem Vater. Und das glaube ich nicht. Er wusste, dass sein Vater nicht mehr lebte. Er hatte keine Verwandten, er hatte nur mich. Und er liebte mich. Trotzdem haute er ab. Er war in einem schwierigen Alter. Pubertär. Aufmüpfig, wie die Jungen so sind. Unausstehlich. Und dieser Mann, der jetzt aufgetaucht ist, weshalb glauben Sie, dass er nicht Fridolin ist? Er kann es nicht sein. Er ist so vulgär. Das ist ein ganz übler Bursche. Er hat vermutlich mitbekommen, dass Rosa einen Herzanfall hatte. Der ist nur an ihrem Geld interessiert. Vorläufig geht es mir genauso. Selbstverständlich erhalten Sie ein angemessenes Honorar, wenn Sie diesen jungen Scharlatan entlarven. Mir leuchtet immer noch nicht ein, weshalb Sie sich an nichts erinnern können, das man ihn fragen könnte. Ich habe es verdrängt. Erfolgreich verdrängt. Bis vor 2 Wochen wusste ich nicht einmal mehr, dass ich einst Fridolin bei mir aufgenommen hatte. Alfred hat mich damals gepflegt, als Fridolin verschwand. Ich war dem Tode nahe. Er half mir, alles zu vergessen. Ihr geliebter Alfred erzählte mir von einer speziellen Therapie, die er angewandt hatte, um all den Gram und die Sorgen aus der Seele seiner geliebten Rosa zu löschen. Schließlich erhielt ich die Adresse des Mannes, der vorgab, Fridolin zu sein. Ich besuchte den jungen Mann. Er wohnte in einer lärmigen und schmutzigen Gegend, direkt neben den Bahngleisen. Oh ja, das war eine entsetzliche Erfahrung. Also, ich verließ die Wohnung meiner Mutter, um einkaufen zu gehen. Plötzlich hob mich etwas von der Erde hoch, wie ein Magnet. Ich wurde richtig gehend weggesaugt. Und woher kam der große Staubsauger? Woher wohl? Von da oben. Die haben mich entführt. Ein weißes Raumschiff mit seltsamen Wesen, fast durchsichtig. Sie wurden von einem UFO entführt. Genau. Sie wollten einen unberührten Jungen, um ihre Fortpflanzungsexperimente zu machen. Und mit wem hat man sie verpflanzt? Oh, das war grauenhaft. Die haben Menschen geklont, nach den Vorbildern aus Fernsehsendungen, die sie im Raumschiff empfangen haben. Leider hatten sie oft Bildstörungen. Nur diesen Trickfilmkanal haben sie gut empfangen. Die haben Dutzende von Feuersteins, Donald Ducks und Tom und Jerrys gebastelt. Die wollten, dass ich mich mit Daisy Duck paare. Ist immer noch besser als mit Barney Geröll-Eimer. Ich habe mich geweigert. Da wurde ich in eine Art Schrank gesperrt. Mir wurde übel und schwindelig. Als ich wieder erwachte, lag ich auf einer Wiese. 25 Jahre älter. Ich ging wieder nach Hause. Doch meine Mutter erkannte mich nicht. Für mich ist nur ein Tag vergangen. Für sie so viele Jahre. Es ist grauenhaft. Der Kerl war rührend. Ich glaubte ihm kein Wort und fragte ihn weitere Details zu den Außerirdischen. Er verstieg sich zu einigen tollkühnen Fantasien und präsentierte mir sogar eine Narbe auf seinem Rücken, die angeblich von einem Laserstrahl stammte. Ich ging und wartete. Wenig später folgte ich dem jungen Mann und sah, wie er sich mit einer Frau traf. Als sie sich wieder trennten, folgte ich der Frau und stellte erstaunt fest, dass sie in dem Haus verschwand, das meine Klientin mir als ihre Adresse genannt hatte. Ich stellte die junge Frau zur Rede. Ich bin Pflegerin. Frau Munz hat Probleme mit dem Herzen. Sie wurde erst kürzlich operiert. Ich mache ihr den Haushalt und kann sie medizinisch versorgen, wenn es nötig sein sollte. Und ganz nebenbei vergnügen Sie sich auch noch mit dem Möchtegern-Sohn von Frau Munz. Ich vergnüge mich nicht mit ihm. Ich habe ihn gefunden. Auf dem Rasen. Dort, wo ihn die Außerirdischen ausgesetzt haben. Oh nein, in seiner Wohnung. Er muss in seiner Jugend einen Schock erlitten haben. Wissen Sie, Frau Munz hatte Fieberträume, als sie krank war. Sie redete immer wieder von ihrem Fridolin und wie sehr sie ihn vermisste. Da dachte ich, es hilft dir, wenn ich ihn finde. Eine rührende Geschichte. Haben Sie sich zufällig mit Ihrem Fridolin im Raumschiff gepaart? Oder steht er seit seiner Reise auf fremde Planeten nur noch auf Enten? Sparen Sie sich die sarkastischen Sprüche. Fridolin hat viel durchgemacht, genauso wie seine Mutter. Wir sollten alle glücklich darüber sein, dass die beiden wieder vereint sind. Sie ließ mich stehen und ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen. Als mir das auch nicht weiter half, ging ich zur Tür und verließ das nette Haus. Draußen traf ich auf einen Mann, den die Außerirdischen glücklicherweise noch nicht vervielfältigt hatten. Na, Maloney, auf der Suche nach einer neuen Klientin und schon fündig geworden? Wie kommen Sie darauf? Hören Sie neuerdings meinen Privatfunk ab? Das ist doch das Haus von Frau Munz, oder? Im Spital liegt ein Mann, der vor einer Stunde angeschossen wurde. Er behauptet, der Sohn von Frau Munz zu sein. Zudem erzählt er uns eine etwas wirre Geschichte von einem Trickfilm, der auf einem anderen Planeten spielt oder etwas Ähnliches. Kennen Sie den Mann? Ich zuckte die Schultern und sagte ihm, er solle meiner Klientin die Meldung schonend beibringen. Wenn der vermeintliche Sohn tatsächlich ein dilettantischer Schauspieler war, wer hatte dann ein Interesse daran, auf ihn zu schießen? Der Fall schien einiges interessanter zu werden, als ich zuerst gedacht hatte. Der außerirdische Fridolin konnte ambulant behandelt werden. Der Schuss hatte ihn verfehlt und als Querschläger sein Ohr angesenkt. Aus Sicherheitsgründen blieb er jedoch im Spital, wo er mir einen ausgesprochen aufgeräumten Eindruck hinterließ. Meine Mutter hat mich angerufen und sich nach meinem Gesundheitszustand erkundigt. Ich glaube, sie erinnert sich wieder an mich. Das ist wie eine Wiedergeburt. Mich interessiert mehr, wer auf sie geschossen hat. Ich habe der Polizei bereits erzählt, dass alles sehr schnell ging. Es klingelte an meiner Wohnungstüre. Ich öffnete, doch da war niemand. Ich ging ins Treppenhaus und da fiel der Schuss. Ich sah niemanden. Wer könnte ein Interesse daran haben, sie umzubringen? Vielleicht die Außerirdischen? Ich könnte ihre Machenschaften aufdecken. Weshalb haben Sie die fremden Wesen nicht gleich im UFO umgebracht? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nur eines. Ich bin der Sohn von Frau Munz und ich möchte wieder zu meiner Mutter ziehen. Sind Sie dafür nicht ein wenig zu alt? Man ist nie zu alt, um sich um seine Mutter zu kümmern. Sie braucht mich. Sie ist alt und krank. Daher weht also der Wind. Sie möchten der Pflegerin die freien Stunden versüßen. Chantal? Ich werde Sie entlassen. Ich möchte alleine für meine Mutter sorgen. Dann hätte sie also einen Grund, auf sie zu schießen. Chantal? Ja, unmöglich. Kann man sich so in einem Menschen täuschen? Ja, vielleicht bin ich naiv. Wissen Sie, ich war lange nicht mehr unter Menschen. Im UFO war alles ganz anders. Bei der Polizei traf ich überraschenderweise auf eine Frau, die vorgab, Zeugin der Tat gewesen zu sein. Sie war im Treppenhaus, als der Täter bei Fridolin klingelte. Der Polizist zeigte stolz auf die Frau wie auf eine Jagdtrophäe. Üble Sache, Maloney. Also, schön langsam. Erzählen Sie uns noch einmal, was Sie gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Wie bitte? Vor ein paar Stunden sagten Sie noch, dass Sie den Schützen einwandfrei gesehen hätten. Sagte ich das? Ja, aber da muss ich mich getäuscht haben. So geht das nicht. Sie lügen! Ich bin freiwillig hier und möchte auch dementsprechend behandelt werden. Sie waren im Treppenhaus, als der Schuss fiel. Ich? Nein, ich war gar nicht im Haus. Ich war einkaufen. Sie müssen mich verwechseln. Ich habe hier ein Protokoll, aus dem eindeutig hervorgeht, dass Sie vor wenigen Stunden einem meiner Kollegen mitgeteilt haben, Zeugin der Tat gewesen zu sein. Nicht nur das. Sie behaupten sogar, den Mann, der geschossen hat, wiedererkennen zu können. Ein Mann? Der Schuss wurde von einem Mann abgegeben. Das sagte ich doch gerade. Hören Sie nicht mehr gut, Maloney. Dann empfehle ich Ihnen einen Gang zur Prosenektute. Die geben jetzt gratis Hörgerät an bedürftige Rentner ab. Geben die auch Gedächtnisstützen an hirnlose Polizisten ab? Keine Beleidigung, Maloney. Kann ich jetzt wieder gehen? Meinetwegen! Der Polizist fluchte leise vor sich hin. Wir folgten der seltsamen Zeugin. Sie fuhr mit ihrem Wagen runter zum See, parkierte, ging dann ein paar hundert Meter weiter und bog in einen kleinen Park ein. Nach wenigen Metern betrat sie ein altes, verlottertes Bootshaus. Könnte ein Liebesnest sein. Was meinen Sie, Maloney? Ein bisschen kühl für heiße Leidenschaft. Sieht mir eher nach verpfuschtem Leben aus. Wie auch immer. Die Frau lügt. Sie hat innerhalb weniger Stunden komplett die Meinung geändert. Vielleicht ist sie Politikerin. Die schaffen das manchmal innerhalb eines Satzes. Ich glaube, ich habe noch jemanden gesehen. Da. Hinter dem Fensterbrett. Sieht wie ein Kaktus aus. Vielleicht sollten Sie Ihre Linsen wieder einmal auswaschen. Da haben wir die Sauerei, Maloney. Ich wusste, dass mit der Frau etwas nicht stimmt. Als wir uns in dem Haus um die Frau kümmerten, fuhr draußen mit quietschenden Reifen ein Wagen weg. Die Frau war tot. Der Polizist benachrichtigte seine Kollegen und ich schaute mich in dem Bootshaus um. Es war leer, staubig und sah aus, als würde es schon seit Jahren leer stehen. Meine Klientin sah entspannt und locker aus, als ich sie besuchte. Sie cremte ihr Gesicht mit einer grünlichen Masse ein, deren Gestank den ganzen Raum ausfüllte. Es ist ganz erstaunlich. Ich dachte, alle meine Erinnerungen an meinen Sohn seien endgültig gelöscht. Doch seit dieser Mann aufgetaucht ist, tauchen auch wieder Erinnerungssplitter auf. Seltsamerweise glaube ich je länger, je mehr, dass der Mann tatsächlich mein Sohn ist. Glauben Sie, dass ich ihm Unrecht tat? Nein, das glaube ich nicht. Er ist ein Schwindler, da bin ich mir sicher. Schade. Ich begann mich darüber zu freuen, wieder einen Sohn zu haben. Was meint eigentlich Ihr Lebensgefährte dazu? Alfred? Ihm behagt das nicht. Er glaubt, die Aufregung schadet meiner Gesundheit. Vielleicht tut es das auch. Aber was soll's? In meinem Alter schadet alles der Gesundheit. Hat er Ihren Sohn gekannt? Ja, aber nicht sehr gut. Leider hatte er keine Zeit, die Gunst von Fridolin zu erobern. Vielleicht sollte ich Sie beauftragen, nach dem richtigen Sohn zu suchen. Wird das teuer? Ich sagte ihr, dass ihr Vermögen ausgereicht hätte, um mich für die nächsten 20 Jahre zu engagieren. Ihr gefiel dieses Angebot aber nicht sonderlich und auch ich hatte keine Lust, ihr beim Altern zuzuschauen. Bei der Polizei fragte ich nach einem ganz bestimmten Mann und erhielt überraschend eine Auskunft, nach der ich gar nicht gefragt hatte. Tja, Maloney! Dieser junge Mann, der angeschossen wurde, er ist im Übrigen gar nicht mehr so jung. Genau genommen schon Mitte 30. Er ist aktenkundig. War 10 Jahre hinter Gitter wegen Raubmord. Also doch nicht bei den Außerirdischen. Ganz und gar nicht. Aber was wollten Sie noch wissen? Ob über Herrn Bohrer etwas vorliegt. Richtig. Es gibt auch über ihn eine Akte. Eine kleine, kaum nennenswert. Müsste eigentlich längst gelöscht sein. Aber bei so wenigen Beamten für so viele Bürger dauert alles seine Zeit. Bohrer saß einige Wochen im Knast wegen Hypnose. Hypnose ist strafbar. Er hat einige Patientinnen, die unter Hypnose standen, sexuell belästigt. Also ein ausgesprochenes Ferkel, dieser Bohrer. Ist aber schon lange her, Maloney. Er praktiziert nicht mehr und es liegt nichts mehr gegen ihn vor. Wieso interessiert Sie der Mann? Ich erzählte ihm ein nettes Märchen, das er sich erfreut anhörte. Er strahlte wie ein Weihnachtsbaum, als ich ihm auch noch von den Außerirdischen erzählte, die Mickey-Mäuse geklont hatten. Eine Stunde später stand ich in der Wohnung des gefälschten Sohnes. Seine Freundin stand ihm zur Seite. Es war doch nur gut gemeint. Tja, wie sagte doch der Kritiker, gut gemeint ist das Gegenteil von Kunst. Ich wollte ein guter Sohn sein, ein Mustersohn. Es ging mir nicht nur um das Geld. Ich hatte selber nie eine richtige Familie. Ich wuchs in Heimen auf. Rührend. Melden Sie sich mit Ihren Jugenderinnerungen bei einer dieser üblen Nachmittagstalkshows im Fernsehen. Frau Munz ging es miserabel. Sie wünschte sich in ihren Fieberträumen den verlorenen Sohn zurück. Ich wollte ihr nur helfen. Ich mag die Frau. Bitte, verpfeifen Sie mich nicht. Ich bin vorbestraft. Geben Sie mir eine Chance. Darüber lasse ich mit mir reden. Ich hoffe allerdings, dass Sie ab sofort besser spielen. Ich werde Robert De Niro in den Schatten stellen. Darf ich auch etwas spielen? Vielleicht Julia Roberts? Ich kann genauso gut lachen wie Sie. Mehr hat die blöde Kuh sowieso nicht drauf. Ich sagte ihr, dass sie sich bei der Schauspielakademie als Raumpflegerin bewerben sollte. Sie fand die Idee weder gut noch komisch, was mich allerdings nicht weiter störte. Den falschen Fridolin nahm ich mit zu Frau Munz. Sie war gerade damit beschäftigt, ihrem geliebten Alfred die Füße zu massieren. Nee, das tut gut. Er hat häufig Krämpfe in den Füßen. Was ist mit dem jungen Mann? Will er sich bei mir entschuldigen? Ich möchte Ihnen zwei Dinge mitteilen. Erstens, ich bin nicht Fridolin. Na also, elender Strolch. Verlassen Sie die Stadt, wir möchten Sie nie wiedersehen. Lassen Sie den Mann doch ausreden. Gut, sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Ich weiß, wo Ihr Sohn ist. Der richtige Fridolin? Er lügt, er weiß gar nichts. Fridolin lebt in Australien. Hören Sie auf damit! Lass ihn doch! Er lügt, das siehst du doch! Wieso sollte er lügen? Er hat nichts mehr zu verlieren. Genau. Ihr Sohn lebt in Adelaide. Er arbeitet in einer Computerfirma. Jetzt reicht es aber! Sie verdammter Lügner! Weshalb regst du dich so auf? Vielleicht, weil er weiß, dass die Geschichte, die der junge Mann erzählt, nicht stimmen kann. Genau so ist es. Er lügt. Fridolin kann unmöglich in Australien leben. Und warum nicht? Weil er... Ach, hört doch endlich auf mit dem Kerl. Wir waren so glücklich die letzten 25 Jahre. Das waren wir doch, oder? Ja, Alfred, aber trotzdem. Was weißt du über Fridolin? Ich weiß nichts. Und ob Sie etwas wissen? Es tut mir leid, Frau Munz, aber Ihr Sohn ist tot. Was? Jetzt reicht es aber. Die Spekulationen müssen ein Ende haben. Na, dann beenden Sie doch endlich Ihr Geständnis, Herr Bohrer. Sie haben Fridolin ermordet. Genauso wie Sie die Frau im Bootshaus ermordet haben, weil sie gesehen hat, dass Sie auf diesen Mann hier geschossen haben. Er wollte mich umbringen. Dieses Schwein. Alfred, sag doch etwas. Sag, dass es nicht stimmt. Ich wollte doch nur mit dir glücklich sein. Bis ans Ende unserer Tage. Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass du alles vergisst. Mit Hypnose. Sie müssen ein erstklassiger Hypnotiseur sein. Allerdings, das ist er. Fridolin hat mich nicht gemocht. Er wollte sich zwischen uns stellen. Wir hatten Streit, heftigen Streit. Er hat mich geschlagen und ich schlug zurück. Er fiel unglücklich. Es war ein Unfall. Und die Kugel im Bootshaus, die ging auch zufällig los. Nein. Die Frau wollte mich erpressen. Da sah ich rot. Mir wird schwarz vor den Augen. Bohrer hielt Frau Munz fest, als diese zu wanken begann. Ich verständigte die Polizei und gratulierte dem falschen Fridolin zu seinem großen Auftritt. In meinem Büro suchte ich erfolgreich nach einer angebrochenen Flasche Whisky. Ich kippte den Rest mühelos hinunter und legte mich eine Weile unter den Schreibtisch. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Erbe, dritter und letzter Teil.